Ein Mann ohne einen Funken menschlichen Gefühls. Er hat keinerlei Anstand oder Prinzipien. Er schreckt vor nichts zurück. Ab und zu kann er auch sehr grausam sein. Herzlich willkommen bei unserer verrücktesten Live-Show der ganzen Welt. Ja, diese crazy Sendung hier.